Leider zog Parlamentspräsident Antonio Tajani erst zum Schluss des Treffens mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg das Fazit. The problem is the timing. Dabei hätte schon von vornherein klar sein müssen, dass gut eine Stunde viel zu wenig ist, um die Fragen von 12 Abgeordneten zu beantworten. Eigentlich noch weniger als eine Stunde, denn zunächst erhielt Zuckerberg die Gelegenheit einer Einführung. Es folgte eine Wiederholung dessen, was er bereits vom US-Kongress dargelegt hatte. We didn't take a broad enough view of our responsibility. Wir haben unsere Verantwortung nicht umfassend genug betrachtet. Das war ein Fehler und das tut mir leid. Es braucht Zeit, um alle nötigen Änderungen durchzugehen. Ich verpflichte mich, das hinzubekommen und die nötigen Investitionen zu machen, um die Leute zu schützen. Man werde die Zahl der Mitarbeiter im Bereich Sicherheit bis Jahresende auf über 20.000 verdoppeln. Die Sicherheit der Nutzer sei wichtiger als Profitmaximierung, so Zuckerberg. Vorfälle wie der Datenabgriff durch Cambridge Analytica seien nicht mehr möglich, erklärte der 34-Jährige. Bereits 200 Apps seien deshalb gesperrt worden. Soweit nichts Neues. Was dann folgte, war eine 40-minütige Aneinanderreihung von Fragen, die Zuckerberg sich eifrig notierte. CSU-Mann Manfred Weber, Fraktionschef der Christdemokraten, begann. Gibt es heute in Europa eine Alternative zu Facebook? WhatsApp und Instagram gehören zu ihrem Imperium. Würden Sie Ihre Firma als Monopol betrachten? Man müsse darüber diskutieren, ob so ein Monopol nicht gebrochen werden müsste, so Weber. Gabi Zimmer, Fraktionschefin der Linken, fragte nach der ab Freitag anzuwendenden Datenschutzgrundverordnung. Was meinen Sie, dass Sie im April sagten, dass Sie die Datenschutzgrundverordnung im Geiste anwenden werden? Was heißt im Geiste konkret? Was meinen Sie wirklich damit? Said Kamal, Fraktionschef der EU-kritischen Konservativen und Reformer, fragte nach sogenannten Schattenprofilen. Oft reicht schon ein Facebook-Button auf einer Seite, die man besucht, oder ein Bekannter, der Facebook seine Kontaktdaten zur Verfügung gestellt hat, dass Facebook persönliche Daten von einem erhält. Kann ich Facebook nur so daran hindern, meine Daten zu sammeln, wenn ich das Internet ganz meide? Wie können Nichtnutzer Facebook daran hindern, ihre Daten zu sammeln? Zuckerberg hatte es leicht, aus den bestimmt 50, 60 Fragen, die für ihn kritischen, zu umschiffen. Auch weil es keine Zeit für Nachfragen gab. Oder wie Parlamentspräsident Tajani sagen würde, the problem is the timing. Gefragt nach der Monopolstellung verwies Zuckerberg auf andere Anbieter wie Google. Es gebe hier starke Wettbewerber. Ob Facebook die Regeln der Datenschutzgrundverordnung einhalten werde, beantwortete er ausweichend. Ein großes Team kümmere sich darum. Ob Facebook Schattenprofile anlege? Es gehe darum zu verstehen, wie Menschen Facebook benutzten. Said Kamal hakte nach. Aber wenn man kein Facebook-Nutzer ist, wie verhindert man, dass seine Daten übertragen werden? On a security side, we think it's important to keep it to protect people in our community. Were there any other themes that we want to get through? Aus Perspektive der Sicherheit sei es wichtig, diese Daten zu behalten, um Nutzer zu schützen, entgegnete Zuckerberg und fragte umgehend, ob es noch andere Themen anzusprechen gäbe. Trotz deutlichen Überziehens blieben an diesem Abend viele Fragen offen. Dem grünen Fraktionschef Philipp Lamberts reichte es dann. Würden Sie es Nutzern erlauben, gezielter Werbung zu entgehen? Ich habe Ihnen 6 Ja-Nein-Fragen gestellt und keine einzige Antwort bekommen. Sie haben dieses Format vorgeschlagen, aus gutem Grund. Er wolle sicherstellen, dass man die Fragen beantworte, entgegnete Zuckerberg, so wie auch alle anderen offenen Fragen im Nachgang schriftlich beantwortet würden. Oder mit den Worten von Parlamentspräsident Tajani: The problem is the timing.